Der Tanz von Friedrich von Schiller. Siehe, wie schwebenden Schritts im Wellenschwung sich die Paare drehen, den Boden berührt kaum der geflügelte Fuß. Seh ich flüchtige Schatten, befreit von der Schwere des Leibes? Schlingen im Mondlicht dort Elfen den lustigen Rhein? Wie vom Zephyr gewiegt der leichte Rauch in die Luft fließt, wie sich leise der Kahn schaukelt auf silberner Flut, hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischer Woge, säuselndes Saitengetön hebt den ätherischen Leib. Jetzt, als wollt es mit Macht durchreißen die Kette des Tanzes, schwingt sich ein mutiges Paar dort in den dichtesten Reihn. Schnell vor ihm her entsteht ihm die Bahn, die hinter ihm schwindet, wie durch magische Hand öffnet und schließt sich der Weg. Sieh, jetzt schwand es dem Blick, in wildem Gewirr durcheinander stürzt der zierliche Bau dieser beweglichen Welt. Nein, dort schwebt es frohlockend herauf, der Knoten entwirrt sich, nur mit verändertem Reiz stellet die Regel sich her. Ewig zerstört, es erzeugt sich ewig die drehende Schöpfung, und ein stilles Gesetz lenkt der Verwandlungen Spiel. Sprich, wie geschieht's, dass rastlos erneut die Bildungen schwanken und die Ruhe besteht in der bewegten Gestalt, jeder ein Herrscher, frei, nur dem eigenen Herzen gehorchet, und im eilenden Lauf findet die einzige Bahn. Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit, die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung, die der Nemesis gleich an des Rhythmus goldenem Zügel lenkt die brausende Lust und die Verwilderte zähmt. Und dir rauschen umsonst die Harmonien des Weltalls. Dich ergreift nicht der Strom dieses erhabenen Gesangs, nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen, nicht der wirbelnde Tanz, der durch den ewigen Raum leuchtende Sonnen schwingt in kühn gewundenen Bahnen? Dass du im Spiele doch ehrst, fließt du im Handeln, das Maß.